zwei Herren stellen sich auf einer vornehmen Party gegenseitig vor. Der erste nimmt Grundstellung an. Gestatten? Von Zunder, Hartleib. Der andere? Angenehm, Hase. Wie bitte? Hase. Hase. Wissen Sie, was ich bis eben verstanden habe? Hase. Ein kleines Häschen spaziert abends durch den Park und sieht, wie ein ganz großer, ausgewachsener Rammler vorbeizieht. Da fragt das Häschen, du, wo willst du hin? Du, sagt er, dir kann ich's ja sagen, da hinten an der Mülltonne, gleich um die Ecke. Da, wo der Mond so schön scheint, da sitzt eine Häsin, die will ich vergewaltigen. Da komm ich mit. Die laufen weiter, noch so zwei richtig stämmige Rammler hinterher. Wo wollt ihr hin? Da hinten an der Mülltonne. Da, wo der Mond so schön durchscheint, da wollen wir hin, da wollen wir eine Häsin vergewaltigen. Das wird eine Schau, da kommen wir mit. Die also los, kommen an diese Mülltonne. Die Häsin sieht das und rennt und rennt und das kleine Häschen auch immer hinterher, so nach der 15. Runde steigt es erschöpft auf und sagt, so, eine Runde vergewaltige ich noch mit, dann höre ich auf. In diesem gleichen Stadtpark trifft unser Häschen auf einen Dealer. Hast du Stoff? Na klar. Hast du guten Stoff? Den besten, den es gibt, mein Junge. Bitte 2 Meter mit Blümchenmuster. Beim Skilaufen muss ein kleines Häschen sich abmühen, fliegt auf die Schnauze, bricht sich fast ein Ohr, ist wie gesagt noch nie Ski gelaufen, kommt ein anderer erfahrener Hase. Kommt du nicht voran? Nein, sagt das andere Häschen. Muss du wachsen? Sagt er, wieso das denn? Du bist doch auch nicht größer als ich. Na, das Häschen zieht es dann vor, nicht Ski zu laufen, sondern im nahegelegenen See ein Bad zu nehmen, ist natürlich dick Eis. Nimmt sich also eine große Eispigge und fängt da wie wild ins Eis reinzutrommeln und will da ein Löchlein machen, um da sein schönes Bad zu nehmen. Kommt auch wieder ein anderes Häschen. Will du um diese Zeit baden? Wieso? Ist doch erst 3:30. Auf einer Treibjagd fragt beim Schüsseltreiben der Hase den Jäger. Magst du gern Hasenrücken? Hasenrücken ist schon vom Besten. Mo, du warten, gleich kommt meine Schwiegermutter vorbei. In einem Delikatessengeschäft steht ein Verkäufer, wartet auf Kundschaft, kommt das kleine Häschen auch rein. Hat du kalte Platte? Selbstverständlich. Mo, du Pudelmütze aufsetzen? Naja, die Hasen leben ja auch etwas von der Vermehrung. Ein Häschen zu seiner Freundin, ein lauschiger Abend, ein hübscher Wacholderbusch. Hat du Zeit? Hat du Lust? Kann du mir mal ein Möhrchen holen? In der DDR, in einem Schallplattengeschäft, klopft auch ein Häschen an. Der Verkäufer guckt so über den Tresen, fragt das Häschen, hat du Biermann-Schallplatten? Der Verkäufer verneint. Nächsten Tag das Häschen wieder da. Hat du Biermann-Schallplatten? Der Verkäufer verneint erneut. Das Häschen sitzt also und beobachtet weiter. Nach ein paar Tagen wird der Verkäufer in Handschellen abgeführt. Da meint das Häschen, hat du doch Biermann-Platten gehabt? Ein Hase kommt vor einen Fuchsbau und trifft dort auf einen kleinen, niedlichen Fuchs. Sag mal, ist dein Vater da? Nein. Ist deine Mutter da? Nee. Da muss ich dir leider eins vor die Schnauze hauen. Ein Hase sitzt mit einer vorzüglichen Angelausrüstung an einem sehr lauschigen See. hält also die Peitsche ins Wasser, kommt ein Passant vorbei und fragt, na, Kleiner, beißen die Fischchens? Bitte? Ich frag, ob die Fischchens beißen. Nee, wieso? Hat du Angst? Unser Häschen landet im Blumengeschäft und fragt eine Verkäuferin, hat du Veilchen? Nein, unsere Veilchen sind leider ausgegangen, sind keine mehr da. Nächsten Tag kommt das Häschen wieder ins Blumengeschäft, kommt ein sehr stämmiger Verkäufer. Hat du Veilchen? Nein, es tut mir leid, Veilchen sind im Augenblick nicht da. Das Häschen nimmt so einen dicken Gummibaum mit so einem noch dickeren Untertopf, macht so eine Art Hammerwurf und schmeißt das dem Verkäufer genau aufs Auge. Morgen hat du aber Veilchen. Bei Willy Brandt klingelt das Telefon. Hier, Hase von der Post, kann du mal deine Telefonleitung ausmessen? Mein lieber Freund, einen Moment, ich messe gerade nach. Meine Leitung hat ungefähr 3,30 Meter. Hat du aber eine lange Leitung. In der Bäckerei kommt ein Häschen an, guckt sich auch wieder die Auslagen an. Hat du alte Brötchen? Sicherlich haben wir auch alte Brötchen. Muss du aber schnell zusehen, dass du die losfährst. Zwei sächsische Geschichten. In ein Schallplattengeschäft in Sachsen kommt auch ein Häschen und fragt, hat du Deo? Nee, ich hab doch kein Deo hier. Wir verkaufen hier Schallplatten, Frau Bibsch, noch einmal. Hat du kein Deo? Natürlich nicht. Wir sind hier doch nicht in der Drogerie oder sowas. Wir verkaufen hier Schallplatten, nicht wahr? Aber ich mein doch, Deo, wir fahren nach Lodz. Ein Häschen kommt auch in Sachsen in einen volkseigenen Betrieb. So ein Betriebsleiter, das Häschen macht Männchen und fragt, hat du Pappe? Natürlich habe ich Pappe. Muss du Wartburg draus falten? In eine Eisdiele kommt auch wieder ein Häschen. Der Eisverkäufer glaubt, ein großes Geschäft zu machen, fragt das Häschen, hat du Streusalz? No, no, no, no, Gelati, nur Gelati, wir haben nur Eis. Immer nur hat du Eis, nie Streusalz. In ein Feinkostgeschäft kommt ein Häschen. Kann du mir sagen, wo die Wettkämpfe sind? Na hör mal zu, wir sind hier kein Wettbüro, nicht? Wir sind hier ein Feinkostladen. Kann du mir nicht sagen, wo Wettkämpfe sind? Nein, kann ich nicht. Wir haben hier ein Feinkostgeschäft und kein Wettbüro. Aber ihr habt doch großes Schild im Fenster, heute Hasenläufe. Ein Häschen wird zu einem Interview gebeten. Der Journalist fragt, sag mal, bist du nicht der Hase aus diesen Witzen? Das bin ich. Sag mal, magst du Möhren? Derne. Magst du Kohl? Darf ich nicht beantworten, hat mein Manager gesagt. Ein Hase steht vor einem Glücksspielautomaten und gewinnt eine Tour nach der anderen. Nochmal die goldene 7 und nochmal kommt so ein Passant. So, das ist ja unwahrscheinlich. Wie machst du das? Andauernd gewinnst du. Kunststück mit Hasenpfote. Es kommt ein Journalist auf einen Bauernhof, fragt er den Bauern, hast du Mäuse? Natürlich habe ich Mäuse. Tun Sie was dagegen. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß kein Mittel. Am nächsten Tag kommt ein Häschen zu dem gleichen Bauern und fragt, hat du Mäuse? Ja, ich habe eine Menge Mäuse. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Hat du so viel Mäuse? Ja, ich habe unheimlich viel. Du, musst du zur Bank bringen, kriegst du Zinsen. Oh. Ein Kaninchen und seine Frau sind auf der Flucht vor einigen Füchsen. Sie schaffen es noch gerade, in ein Erdloch zu kommen, in das die beiden nicht hineinpassen. Da meint der Vater, also der Mann dieser kleinen Häsin, du, hier bleiben wir so lange drin, bis wir in der Überzahl sind. Ein sehr seriöser Hase kommt in eine Tierhandlung. Hast du Hund? Sicher. Ich habe einen Hund. Kann du Hund sehen? Sicher sehe ich den Hund. Hast du Seehund? Mitten in der Hauptverkehrszeit rennt ein Hase über die Straße. Ein Autofahrer sieht das zu spät, fängt furchtbar an zu bremsen. Dreht die Scheiben runter, will gerade anfangen zu fluchen, meint das Häschen. Hast du Nerven? Natürlich habe ich Nerven. Brrr, sagt der Motto schonen. Das Häschen kommt zum Tischler und sieht, wie dieser Tischler geschäftig am Holze werkt. Fragt das Häschen, du, hast du Kreissäge? Jeder Tischer hat auch eine Kreissäge, damit arbeiten wir sind ohne Kreissäge aufgeschmissen. Hast du wirklich Kreissäge? Ja, natürlich habe ich eine Kreissäge. Tu, musst du nicht mehr aufsetzen, ist unmodern. Unser Häschen betritt eine Musikalienhandlung. In dieser Musikalienhandlung ist wenig Betrieb. Ein Mann, der also gut verkaufen will, kommt auf das Häschen zu, fragt das Häschen, du, hast du Töne? Nein, ich verkaufe Instrumente, Noten, etc., etc. Der Hase sieht sich den an, fletscht diese großen Zähne und beißt diesem Verkäufer ins Bein. Siehst du, sagt das Häschen, hast du doch Töne. Unser Häschen auf seinem Geschäftsbummel landet dann in einem Tante-Emma-Laden. Und es steht wirklich so eine süße, kleine Tante Emma da. Und diese Tante Emma guckt jetzt auf das Häschen, wie es dann so ein bisschen an der Schokolade da schnuppert. Und da ein kleiner Osterhase in Staniol wird auch betrachtet. Und dann fragt das Häschen, Tante, hast du eckige Bonbons? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht dort in der Ecke. Ach, ich schau. Ja, ja, da sind ja welche. Du, Tante Emma, musst du rundlutschen? Der Hase fährt dann mit seinem Fahrrad weiter und landet auf einer Tankstelle. Einmal voll tanken, bitte. Bei dir ist wohl das Schräuble locker. Kann du auch gleich festmachen. Nach einer Treibjagd hinkt der Hase in ein Gasthaus, angeschossen, schwer verletzt, haut sich gleich hinter den Ofen, kommt der Wirt. Wessen Salat? Nee. Willst vielleicht einen Kohl? Nee. Willst du vielleicht Möhrchen? Da wird der Hase böse. Nein, hast du Jägerbraten? Unser Häschen fing ja beim Apotheker an und konnte es natürlich nicht lassen, auch mal wieder zu einem anderen Apotheker zu gehen und fragt dann den Apotheker, hat du Möhrchen? Ja. Mist, hat du mir einen ganzen Witz versaut. In einem wunderschön überladenen Orientteppichgeschäft fragt das Häschen dann den Inhaber, hat du Ladenhüter? Natürlich nicht. Wir haben nur hochaktuelle Artikel und nur beste Ware. Und wir haben keinen Ladenhüter. Muss du Tür aber gut absperren. Unser Häschen kennt sich natürlich im Verkehr nicht so gut aus. Der heutige Straßenverkehr wird ja auch vielen seiner Brüder und Schwestern zum Verhängnis. Und dieses Häschen geht also gegen eine Einbahnstraße und kommt nachher auch noch dummerweise in einen Kreisverkehr. Dann kommt so ein polternder Polizist. Ja, mein du alter Karnickelbock, Mann. Hast du denn nicht da den Pfeil gesehen, Mann? Wieso? Bin du Indianer? Ein Häschen kommt etwas angesäuselt von einem Häschenstammtisch und denkt auch so in der nächsten Kneipe, guckst noch mal ein, ganz beherzt an Tresen. Ein Bier und einen Korn. Der eine Gast, der sagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Das verstehe ich nicht. Da meint der Barkeeper, ich eigentlich auch nicht, sonst sagt er immer guten Abend. Hase trifft Minister Leber. Bist du Leber? Ja, ich bin der Verteidigungsminister. Hast du Probleme? Nein, ich habe keine Probleme. Bist du auch nicht Leber? Unser Häschen macht einen schönen Spaziergang und landet dann in einem Park. Zwei Männer haben ein Schachbrett aufgebaut und das Häschen fragt, was macht ihr da? Nun sagt der eine, wir spielen Schach. Meint das Häschen, ist kein Schach. Du hast doch keine Ahnung, meint der eine. Willst du vielleicht mal mit mir weiterspielen? Das Häschen nickt, macht einen Zug und ruft, Schach. Was hat der Unsinn, ist kein Schach. Meint das Häschen, sag ich doch, ist kein Schach. Das Häschen kommt in eine Bäckerei gehoppelt. Kommt der Bäckermeister, fragt das Häschen, hast du Pflaumenkuchen mit Möhren? Der haut sich an die Birne. Sag mal, sowas, so bekloppt. Wer frisst denn sowas? Also Pflaumenkuchen mit Möhren und sowas. Am nächsten Tag das gleiche Häschen. Du, hast du Pflaumenkuchen mit Möhren? Ich hab's dir doch gestern schon gesagt, sowas habe ich nicht, sowas, das kriegt doch keiner runter, das ist doch eklig. Dann nimmt er sich seine Frau zur Seite und sagt, weißt du was, da kommt so ein blöder Karnickelbock, du, und der will jedes Mal so einen Pflaumenkuchen mit Möhrchen, dem backe ich mal eine Torte, aber einen Meter hoch, 80 Zentimeter Durchmesser, der soll mal staunen, nicht? Am nächsten Tag kommt das Häschen, hast du Pflaumenkuchen mit Möhren? Guck mal hier, mein Freund, da steht das Ding, hat noch so einen Tiefstrahler draufgesetzt, dann steht die Torte, das Häschen guckt sich das an, so, unser Häschen, das also unten im Süden in den Bergen Urlaub machte, trifft auf keinen geringeren als auf Franz Josef Strauß. Du? Ja, was ist? Will du Kanzler werden? Mit Sicherheit will ich Kanzler werden. Denn wer jetzt noch der FDP hinten reinkriegt, befindet sich doch in Wirklichkeit in einem Heißluftballon. Diese Nordlichter haben doch effektiv versagt. Dort drüben in Hamburg, in Niedersachsen, in Bremen, in Schleswig-Holstein. Will du wirklich Kanzler werden? Freilich will ich Kanzler werden. Muss du Kohl fressen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wiederhole ganz kurz, der Hase, lateinisch Leporida, gehört der Säugetierfamilie der Ordnung Hasenartige, Lagomorphen, den Nagetieren ähnlich an, jedoch unter anderem durch ein zweites Schneidezahnpaar im Oberkiefer von ihnen unterschieden. Der Feldhase, bis 70 cm lang, lebt in ganz Europa, in Kultursteppen und lichten Wäldern, erreicht im Fluchtlauf bis zu 80 Stundenkilometer und heißt auch Rammler. Drückt sich bei Gefahr nieder, verhält sich ruhig und beobachtet scharf. Der Hase wird auf Anstand, Suche, Treibjagd und Streife gejagt, ist im Volksglauben oft ein Naturdämon und eine verwandelte Hexe. Weise. Er gilt als Sinnbild der Feigheit und Furchtsamkeit, aber auch weithin der Fruchtbarkeit. Soweit Professor Eugen Nierenhammer vor Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Niederwild in Castrop-Rauxel. Das Häschen landet in einem Zoogeschäft. Hat du Kater? Natürlich habe ich Kater. Muss du nicht so viel saufen. Er trifft auf dieser weiteren Tour eine Schauspielerin. Bist du Star? Natürlich bin ich ein Star. Muss du fliegen? Kommt an einer riesen Autohandlung vorbei, sieht diese schönen Autos stehen, kommt so ein ganz schnieger Verkäufer. Du? Ja, was ist denn? Hat du Käfer? Aber jede Menge. Muss du fliegen lassen? In der Drogerie angekommen, fragte eine junge Verkäuferin. Hat du Körperspray? Sämtliche Marken kannst du haben. Muss du auch benutzen? In einer bayerischen Schlachterei kommt der dicke Metzger auf ihn zu. Hat du Eisbein? Jo, sämtliches hab ich da, freili, in aller Gräse hab ich da. Muss du warme Strümpfe anziehen? In einem Kolonialwarenladen fragt er. Hat du Orangensaft? Natürlich habe ich Orangensaft. Hat du auch Apfelsaft? Natürlich habe ich Apfelsaft. Und auch Tomatensaft? Natürlich habe ich Tomatensaft. Hat du aber einen Saftladen? Schlachterei angekommen, guckt sich das Häschen alles an, was da so liegt. Schlachter fragt wieder. Hat du Schweineschnauze? Natürlich habe ich Schweineschnauze. Du, und hat du Schweineohren? Natürlich habe ich Schweineohren. Du, hast du auch Schweinehaxe? Natürlich habe ich Schweinehaxe. Du musst aber dämlich aussehen. Auf einer Hauskoppel treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine, also gestern bin ich an gleicher Stelle hier vorbeigegangen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, na, man kann sagen, 60 Hasen, die haben da gespielt und gerammelt und einen Mist gemacht. Du, aber 60 Stück, das war... Du, hör mal zu, sagt er, ich wohne hier 30 Jahre auf diesem Acker, nicht? Also ich habe hier noch nicht einen Hasen gesehen, nicht ein Kaninchen. Ja, also, aber 30 waren das, bestimmt. 30, die hobbelten da und liefen da so rum und versteckten sich und sowas. Ja, sag, willst du mich verkackeiern? Das ist ein Unsinn. Ich habe doch noch nie einen Hasen gesehen. Du sag, aber 15. 15 waren da, 10, 15 waren das bestimmt. Und die haben da gespielt. Und du sagst, also, ich glaube es dir nicht. Das ist also echt eine Verlade. Das ist Quatsch. Du sagst, aber geraschelt hat es da bei euch. Ja, unser Häschen geht also weiter. Geschäftsbummeln, kommt in ein Plattengeschäft. Verkäufer hat also groß ausgestellt, all die neuen Scheiben. Geht's also auf den Verkäufer zu. Du, hast du Platten? Ja, sagt er, natürlich, alle neuen, alle Hits. Hast du wirklich Platten? Ja, sagt er, hab ich. Du, musst du aufpumpen? Ein Häschen auf anderer Strecke trifft auf einer einsamen Parkbank einen alten Herrn sitzen. Er grübelt ein bisschen, raucht sein Zigarchen, hat seine Zeitung schon neben sich gelegt. Hat du Probleme? Aber wo werde ich Problemchen haben? Hat du keine Probleme? Nein, ich sag doch schon, ich hab keine Problemchens. Naja, es vergehen einige Tage. Häschen kommt wieder an dieser Bank vorbei, die Bank ist leer. Häschen guckt nach oben, da hängt dieser alte Mann an einer alten Eiche, hat sich aufgehängt, guckt das kleine Häschen hoch und sagt, hat du doch Probleme gehabt. In der Eisenhandlung fragt das Häschen einen Verkäufer, hat du Muttern? Ja, natürlich habe ich. Muss du aber ganz doll lieb haben. Geht einen Stand weiter, kommt wieder ein Verkäufer, sagt, hat du Riegel? Natürlich habe ich Riegel, alle Arten. Gut, sagt er, ein Riegel Zartbitter und ein Riegel Vollmilchschokolade. In der Buchhandlung fragt es einen Verleger, der dort gerade ist. Hat du Bücher verlegt? Oh, sollte 30, 40 Stück. Muss du mal suchen. Ein Hase geht zum Holzhändler und fragt, hast du Streichhölzer? Der sagt, nein, ich habe doch keine Streichhölzer, ich habe eine Holzhandlung, ich kann dir Balken liefern, getäfelte Decken kann ich dir machen, aber ich habe doch keine Streichhölzer. Am nächsten Tag kommt das Häschen wieder. Hast du Streichhölzer? Nein, ich habe keine Streichhölzer, wirklich nicht, ich würde sie dir sonst geben. Das Häschen kommt nach einigen Tagen wieder, da sieht also dieser kleine Hase, wie diese Holzhandlung nur noch in den Grundmauern steht, ein Riesenfeuer hat gewütet, dann meint das Häschen zu sich selbst, hat er doch Streichhölzer gehabt. Der Hase kommt in einen Tabakladen. Du, hast du Ohrenschützer für meine Löffel? Da meint der Verkäufer, aber hör mal zu, wir führen hier nur Artikel für Raucher. Ich bin Raucher. Der Hase kommt auf einen Bauernhof, hat also alle Schleichwege ausgenutzt, um den Hunden aus dem Weg zu gehen. Der Bauer sitzt dann so mittags auf seiner Bank, ruht sich aus und das Häschen tapst dann mit der Vorderpfote so auf seinen Fuß und fragt, kennst du Hamburg? Was ist? Kennst du Hamburg? Was ist? Ob du Hamburg kennst? Und der Bauer wird böse, Mensch, sagt er sowas, nur will man hier noch ein bisschen schlafen, will sich ein bisschen erholen. Nee, kenn ich nicht. Naja, für den Bauern ergibt es sich so, dass er am Wochenende doch nach Hamburg muss. Und als das Häschen dann am Montag wieder zurückkommt und ihn sieht, wie er wieder auf der Bank sitzt, fragt es wieder, kennst du Hamburg? Ja, oder der Bauer, jetzt war ich da, jetzt kenne ich Hamburg. Und wie viele Hasen kennst du da? Unser Häschen macht eine Mittelmeerreise auf einem ganz schmucken Schiff, ein richtig schöner Mittelmeerkreuzer. Das Häschen hoppelt dann hoch zur Kommandobrücke, steht der Kapitän ganz schick gekleidet. Das Häschen guckt und fragt, du, hast du Sextanten? Natürlich habe ich Sextanten, das ist doch klar. Muss du mal besuchen, sind so allein. Und das Häschen kommt in eine Drogerie und fragt den Drogisten, hat du was gegen Schweißfüße? Ja, sagt er, dagegen habe ich was. Ich auch. Unser Häschen kommt wieder in die Bäckerei, wo also dieser Pflaumenkuchen mit Möhren gemischt nicht so gut gemundet hat und fragt dann den Bäckermeister, du, hat du Bienenstich? Ja, sagt der Bäcker, ich glaube, ich habe heute ganz frischen Bienenstich. Armer Mann, muss du Salbe drauf machen. Zur Osterzeit ist das Häschen mit Henne Bertha sehr unzufrieden. Hat überall auf den Bauernhöfen geprüft, ob auch die Ostereier gut geraten sind und geht dann doch ziemlich böse zu dieser Henne Bertha und fragt, hast du keine größeren Eier? Ich habe früher immer Handelsklasse A gekriegt von dir. Tja, sagt die Henne, das ist eine Zumutung. Soll ich mir vielleicht für 2 Pfennig mir deinetwegen den Hintern zerreißen? Das Häschen will einen Freund anrufen, wählt aber die falsche Telefonnummer. Meldet sich der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung. Hier zieht's, meint das Häschen. Muss du Fenster zumachen? 3 Häschen stehen in einer Apotheke. Das erste Häschen macht ein Männchen. Fragt der Apotheker, was kann ich für dich tun? 10 Pfennig Lakritz. Der Apotheker rennt in den Keller, holt eine lange Leiter, stellt diese lange Leiter an, kommt so mit dem letzten Griff hinten an das Glas, überschlägt sich da fast, das heißt, fällt fast runter, kommt wieder runter hinter seinen Verkaufsstand, nimmt die Leiter, bringt sie in den Keller. Das kleine Häschen kriegt also für 10 Pfennig Lakritz, fragt das zweite Häschen, 10 Pfennig Lakritz? Der guckt schon böse. Wieder in den Keller, holt die lange Leiter, stellt das Biest wieder an, wieder in den äußersten Winkel, fällt bald wieder runter, kriegt das Übergewicht, rettet das, holt die 10. Mensch, denkt er, wenn du schon oben bist, frag mal das dritte Häschen, ob es auch für 10 Pfennig Lakritz haben will. Sagt er, willst du auch für 10 Pfennig Lakritz? Nein, nein, nein. Der also wieder das Glas oben in den Winkel, Wieder runter von der Leiter, die Leiter runter in den Keller, ganz außer Atem. So sagt er, was möchtest du? Gern für 5 Pfennig, Lakritz. Unserem Häschen wurde es also auf dem Dorf zu einsam, ist dann in die Großstadt umgezogen. Nach einigen Monaten sucht es eine Kfz-Werkstatt auf und fragt den Meister. Meister, hast du Kontaktspray? Kontaktspray hat doch jede Werkstatt. Sicherlich haben wir Kontaktspray. Dieser Meister guckt danach, verkauft dem Häschen eine Dose. Und ein paar Tage später kommt das Häschen wieder in die Werkstatt und reklamiert. Sagt der Meister, wieso denn? Hat das Spray nicht gewirkt? Ich meine, bis jetzt habe ich noch nie eine Reklamation gehabt oder hast du es auch nicht richtig angewendet? Oder? Meint das Häschen traurig. Natürlich habe ich mehrmals benutzt, aber keine neuen Kumpels gefunden. Das Häschen betritt den Metzgerladen und fragt den Metzger. Hast du Zunge? Nein. Heute gibt es keine Zunge, bedauert der Metzger. Nächsten Tag kommt das Häschen wieder. Hast du heute Zunge? Ja, heute ist eine Zunge für dich da, sagt der Metzger. Meint das Häschen, dann kannst du mich mal. Unser Häschen besucht einen Bunny-Club. All die hübschen, vollbusigen Damen laufen herum, servieren, flirten diskret. Und das Häschen geht auf so einen Bunny-Girl zu und fragt, du, darf Häschen mit Bunnies Busen spielen? Natürlich, sagt sie, darfst du das, aber lauf nicht so weit weg. Das hat diesem Häschen dann doch sehr gestunken, geht also raus aus diesem Laden, geht eine Straße weiter und landet in einem Sexshop. Guckt sich alle Auslagen interessiert an und betritt dann den Laden. Und eine sehr plattbusige Verkäuferin fragt nach seinen Wünschen. Er fragt das Häschen, hast du Plastikbusen? Ja, wir haben in verschiedenen Größen welche vorrätig. Muss du auch tragen, meint das Häschen. Ja, das Häschen wieder in der Apotheke. Fragt den Apotheker hinter vorgehaltener Pfote. Kumpel, hast du Haschisch? Natürlich habe ich keinen Haschisch. Der Apotheker ist entrüstet. Am nächsten Tag das Häschen wieder da. Du, wir kennen uns doch. Hast du Haschisch? Nein, ich habe dir auch gesagt, ich habe keinen Haschisch. Mensch, denkt das Häschen, du brauchst ja, ich weiß nicht, du möchtest ja doch vielleicht nur eine ganz kleine Menge und geh am nächsten Tag wieder hin. Das Häschen kommt also wieder hin und kommt der Apotheker gleich auf das Häschen zu und sagt, du, hör mal zu, heute habe ich Haschisch. Das Häschen empört auf die Straße und ruft, Polizei, Polizei. Ein Häschen trifft einen Bettler auf der Landstraße. Du, hast du Hunger? Darauf kannst du dich aber verlassen. Du, dann musst du doch was essen. Ein Hasenmädchen spielt mit dem Häschen Verstecken. Da meint das Hasenmädchen, wenn du mich in 10 Minuten findest, dann darfst du mich auf die Wange küssen. Fragt er, und in 5 Minuten? Dann darfst du mich mit Zahnschlag küssen. Und in 1 Minute, dann kannst du von mir haben, was du willst. Verschämt trollt sich das Hasenmädchen weg und nach 10 Sekunden ruft es, ich sitze hier unterm Ginsterbusch. Ein Häschen betritt ein Restaurant, setzt sich an ein kleines Ecktischchen und ruft, Ober! Der Ober kommt und fragt das Häschen nach seinen Wünschen. Hast du Löffel? Aber natürlich habe ich Löffel, meint der Ober erstaunt. Dann musst du mein Bruder sein. Unser Häschen kam auch nach Gelsenkirchen. Ne? Das muss man ehrlich mal sehen, was da los war. Ne? Geht also in einen Schreibwarenladen und frecht. Hast du Türkenkalender? Der Verkäufer weiß gar nicht, was das ist. Was meinst du? Bin ich taub auf Ohren oder was? Hast du Türkenkalender? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, du kannst ja mal unten da am Regal am Suchen fangen. Ne? Ja, du weißt ja nicht, was du da willst vielleicht. Ne? Das Häschen kramt und sucht und was nicht alles. Und plötzlich hat es dann so einen Kalender gemacht. Was heißt das hier? Das ist so ein ganz gewöhnlicher Adventskalender. Na klar, mein, das Häschen Türken auf, Türken zu. Das Häschen trifft bei einem Spaziergang in den herrlichen Alpen zwei Bergsteiger. Das eine Kaninchen fragt neugierig: Hast du Eispickel? Nuss, freilich hums mehr. Eispickel, das glaubst du, du hast das glaubst, kennst nicht wahr? Du, musst du ausdrücken? Das Häschen geht zum Metzger und fragt: Hast du Hasenfleisch? Natürlich habe ich Hasenfleisch, Mann. Hat doch jeder heute in seinen Laden. Hast du auch Hasenschenkel? Natürlich habe ich Hasenschenkel. Ninchenbader, Ninchenbader.